Abschnitt 4 aus Die Blinde, Band 4 von Wilkie Collins, übersetzt von Emil Lehmann. Diese LibriVox-Aufnahme ist lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Drittes Kapitel, Teil 1. Fortsetzung von Lucillas Tagebuch. Den 4. September. Ich muss den heutigen Tag als einen der traurigsten meines Lebens bezeichnen. Oskar hat mich Madame Pratolungo in ihrer wahren Gestalt kennengelehrt. Er hat mir die jammervolle Geschichte so klar gemacht, dass ich mich der Wahrheit seiner Mitteilungen nicht verschließen konnte. Ich habe meine Liebe und mein Vertrauen zu diesem falschen Weibe abgetan. In ihr lebt kein Ehrgefühl, keine Dankbarkeit und keine Delikatesse. Und ich hielt sie einst für, es macht mich elend daran zu denken, ich will sie nie wiedersehen. Anmerkung: Wem es nie begegnet sein sollte, sich zum Kopieren einer solchen Meinungsäußerung über seinen Charakter genötigt zu sehen, dem kann ich die Versicherung geben, dass man dabei ganz eigentümlich empfindet und dass die Versuchung, selbst ein paar Zeilen hinzuzufügen, fast unwiderstehlich ist. P. Oskar und ich trafen uns verabredetermaßen an der Treppe. Er führte mich nach dem westlichen Hafendamm. Zu dieser Morgenstunde war dort, bis auf einige Matrosen, die uns nicht beachteten, niemand zu sehen. Es war einer der schönsten Tage des Jahres. Wenn wir vom Auf- und Abgehen müde geworden waren, konnten wir im milden Sonnenschein niedersitzen und die balsamische Seeluft einatmen. Zu diesem reinen Licht und all dem lieblichen Farbenspiel um uns her bildete für mein Gefühl das Gespräch, das uns ganz absorbierte, einen widerwärtigen und abscheulichen Kontrast, in dem es stundenlang nur Komplotte, Lügen und grausamen Betrug aufdeckte. Ich wusste gleich meine erste Frage so zu stellen, dass er auf die Sache selbst eingehen musste, ohne Zeit mit solchen Phrasen zu vergeuden, die mich erst auf die Sache hätten vorbereiten sollen. »Als meine Tante gestern bei Tische eines Briefes gedachte«, sagte ich, »dachte ich mir, dass du schon etwas davon wissest. Habe ich darin recht gehabt?« »Beinahe recht«, antwortete er. »Ich kann nicht sagen, dass ich etwas davon wusste, aber ich schöpfte sofort Verdacht, dass es die Machination unserer Feindin ist.« »Doch nicht Madame Pratolungo?« »Allerdings, Madame Pratolungo.« Ich war sofort anderer Meinung. Madame Pratolungo und meine Tante hatten sich über Politik gezankt. Eine Korrespondenz zwischen ihnen und noch dazu eine vertrauliche Korrespondenz schien mir daher als etwas äußerst Unwahrscheinliches. Ich fragte Oskar, ob er erraten könne, was der Brief enthalte und warum mir derselbe erst übergeben werden sollte, wenn Grosse mich für ganz wiederhergestellt erklärt haben würde. »Den Inhalt kann ich nicht erraten«, sagte er, »wohl aber den Zweck des Briefes.« »Und der wäre?« »Derselbe Zweck, den sie von Anfang an verfolgt hat, meine Verheiratung mit dir jedes mögliche Hindernis in den Weg zu stellen.« »Welches Interesse kann sie daran haben?« »Das Interesse meines Bruders.« »Verzeihe mir, Oskar, aber das kann ich von der Frau nicht glauben.« Diese Unterhaltung führten wir gehend. Bei meinen letzten Worten stand er still, sah mich mit einem durchdringenden Blick an und sagte: »Du glaubtest es doch von ihr, als du meinen Brief beantwortetest.« Das musste ich zugeben. »Ich glaubte deinem Brief«, erwiderte ich, »und teilte deine Ansicht über sie, solange sie in demselben Hause mit mir war. Ihre Gegenwart gab meinem Zorn und meinem Abscheu gegen sie in einer Weise Nahrung, die ich mir nicht zu erklären weiß. Jetzt, nachdem sie mich verlassen hat, jetzt, wo ich Zeit nachzudenken habe, spricht etwas in mir für sie und markiert mich mit Zweifeln, ob ich recht getan habe. Ich kann es nicht begreifen und nicht erklären. Ich weiß nur, dass es so ist.« Er sah mich noch immer mit steigend gespannter Aufmerksamkeit an. »Deine gute Meinung von ihr muss sehr fest gewurzelt sein, dass du mit solcher Zähigkeit daran haftest«, sagte er. »Was hat sie denn getan, das zu verdienen?« Wenn ich mir alle meine alten Erinnerungen an sie hätte zurückrufen wollen, hätte ich weinen müssen. Und doch fühlte ich, dass ich so lange wie möglich für sie eintreten müsse. Ich half mir auf folgende Weise. »Ich will dir sagen, was sie getan hat, nachdem ich deinen Brief empfangen hatte«, entgegnete ich. »Zu meinem Glück befand sie sich an jenem Morgen nicht ganz wohl und frühstückte im Bett.« Ich hatte daher reichlich Zeit, mich zu beruhigen und Zilla, die mir deinen Brief vorgelesen hatte, zum Schweigen zu ermahnen, bevor wir uns an jenem Tage zum ersten Male sahen. Tags zuvor hatte sie mich durch die Art verletzt, wie sie deine Abwesenheit von Brownstown erklärte. Mir schien, dass sie mir nicht mit demselben Vertrauen entgegenkomme, das ich ihr bewiesen haben würde, wenn unser Verhältnis zueinander das Umgekehrte gewesen wäre. Als ich sie dann wieder sah, entschuldigte ich mich deiner Meinung uneingedenk bei ihr und sagte, was sie, wie ich mir dachte, unter den obwaltenden Umständen von mir erwarten würde. Vermutlich tat ich in meiner Aufregung und Verzweiflung des Guten etwas zu viel. Gewiss ist, dass ich bei ihr den Verdacht erweckte, es sei etwas nicht in Ordnung. Sie fragte mich nicht nur, ob etwas vorgefallen sei, sondern ging so weit, mir ausdrücklich zu sagen, ich komme ihr verändert vor. Ich machte der Sache ein Ende, indem ich erklärte, dass ich sie nicht verstehe. Sie muss gesehen haben, dass ich nicht die Wahrheit sagte. Sie muss so gut wie ich selbst gewusst haben, dass ich ihr etwas verheimliche. Trotz alledem kam kein Wort weiter über ihre Lippen. Ein stolzes Zartgefühl, das ich so deutlich in ihrem Gesichte sah, wie ich dich jetzt vor mir sehe, ließ sie schweigen. Sie sah verletzt und gekränkt aus. Ich habe an dieses Aussehen denken müssen, solange ich hier bin. Ich habe mich gefragt, was mir damals nicht einfiel, ob ein falsches Weib, das sich seiner Schuld bewusst wäre, sich so benommen haben würde. Ein falsches Weib würde doch sicherlich mich zu überlisten und dahin zu bringen versucht haben, meine wirklich gemachten Entdeckungen zu verraten. Oskar, jenes delikate Schweigen, jener gekränkte Blick sprechen bei mir für sie, wenn ich in ihrer Abwesenheit an sie denke. Ich bin nicht mehr so überzeugt, wie ich es einst war, dass sie das abscheuliche Geschöpf sei, für das du sie erklärst. Ich weiß, dass du unfähig bist, mich zu betrügen, dass du glaubst, was du sagst. Aber sollte es nicht möglich sein, dass der Schein dich getäuscht hat? Bist du ganz sicher, dass dir nicht ein verhängnisvoller Irrtum begegnet ist? Ohne mir zu antworten, stand er plötzlich vor einem Sitz unter der steinernen Brustwehr des Hafendammes still und hieß mich mit einer Handbewegung neben ihn hinsetzen. Ich gehorchte ihm. Aber anstatt mich anzusehen, wandte er sein Gesicht von mir ab und blickte nach der See hinaus. Ich begriff ihn nicht. Sein Benehmen war mir unerklärlich, ja, fast beunruhigend. »Habe ich dich beleidigt?« fragte ich. Jetzt wandte er sich wieder ebenso plötzlich zu mir, wie er sich vorhin von mir abgewandt hatte. Seine Augen hatten einen unstäten Ausdruck, sein Gesicht war bleich. »Du bist ein gutes, großmütiges Wesen«, sagte er in einem verwirrt hastigen Ton. »Lass uns von etwas anderem reden.« »Nein«, antwortete ich, »ich bin zu lebhaft dabei interessiert, die Wahrheit zu erfahren, um von etwas anderem reden zu können.« Bei diesen Worten wechselte er abermals die Farbe, eine tiefe Röte überflog sein Gesicht, er seufzte schwer, wie man es wohl tut, wenn man eine große Anstrengung macht. »Bestehst du darauf?«, fragte er. »Ich bestehe darauf.« Er stand wieder auf. Je näher ihm die Notwendigkeit rückte, mir alles das zu sagen, was er mir bis jetzt verheimlicht hatte, desto schwerer schien es ihm zu werden, das erste Wort zu sprechen. »Hast du etwas dagegen, dass wir wieder gehen?«, fragte er. Ich stand schweigend auf und legte meinen Arm in den seinigen. Langsam gingen wir bis an das Ende des Hafendammes. Hier angelangt, stand er still und sprach, den Blick auf die weite blaue Wasserfläche statt auf mich gerichtet, diese ersten harten Worte. Ich verlange nicht von dir, dass du mir irgendetwas auf meine bloße Versicherung hin glaubst. Die eigenen Worte und die eigenen Handlungen des Weibes sollen dir ihre Schuld beweisen. Wie ich zuerst dazu kam, Verdacht gegen sie zu schöpfen, wie ich meinen Verdacht später bestätigt fand, das will ich dir nicht mitteilen, weil ich entschlossen bin, meinen Einfluss auf dich nicht dazu zu missbrauchen, dich zu meinen Ansichten zu bekehren. Erinnere dich jenes bereits in meinem Brief erwähnten Moments, wo sie sich dir gegenüber im Pfarrhausgarten verriet. Ist es wahr, dass sie damals zu dir sagte, du würdest dich in meinen Bruder verliebt haben, wenn du ihm und nicht mir zuerst begegnet wärest? Das ist wahr, antwortete ich, aber, fügte ich sofort hinzu, in einem Moment, wo sie ihrer selbst nicht ganz mächtig war und wo auch ich meine Fassung verloren hatte. Erinnerst du dich eines etwas späteren Zeitpunktes, fuhr er fort, des Zeitpunktes, wo sie dir nach Browndown gefolgt war? War sie auch da ihrer selbst noch nicht mächtig, als sie sich bei dir entschuldigte? Nein. Legte sie sich ins Mittel, als Nugent deine Blindheit dazu missbrauchte, dich glauben zu machen, dass du mit mir sprichest? Nein. War sie in jenem Augenblick ihrer selbst noch nicht mächtig? Ich versuchte es noch immer, sie zu verteidigen. »Sie durfte wohl auf mich böse sein«, sagte ich. »Sie hatte sich bei mir aufs Freundlichste entschuldigt und ich hatte diese Entschuldigung in einer unverzeihlich unartigen Weise zurückgewiesen.« Meine Fürsprache machte bei ihm keinen Eindruck. Er fasste vielmehr seine Anklage ganz kühl in die Worte: »Sie verglich mich zu meinen Ungunsten mit meinem Bruder und sie ließ es zu, dass mein Bruder, als er mit dir sprach, dich glauben machte, er sei ich, ohne der Sache Einhalt zu tun. In diesen beiden Fällen kann ihre Gereiztheit zur Erklärung und zur Entschuldigung ihres Benehmens dienen. Gut, es kommt nichts darauf an, ob wir in dieser Beziehung einer Meinung sind oder nicht.« Aber lass uns, ehe wir weitergehen, uns womöglich über eine unbestreitbare Tatsache einigen. Welcher von uns beiden Brüdern war vom ersten Augenblicke an ihr Liebling? Darüber konnte man allerdings nicht zweifelhaft sein. Ich gab ohne weiteres zu, dass Nugent ihr Liebling sei. Und noch mehr, ich erinnerte mich, dass ich sie beschuldigt habe, vom ersten Augenblick an nie gerecht gegen Oscar gewesen zu sein. Anmerkung: Man sehe das 16. Kapitel des ersten Bandes und da selbst Madame Pratolungos Bemerkung, dass der Leser noch einmal wieder von diesem Umstand hören werde. P. Oskar fuhr fort: Behalte das im Gedächtnis und lass uns nun weiter bis zu dem Zeitpunkt vorgehen, wo wir in deinem Wohnzimmer versammelt waren, um über die Operation deiner Augen zu debattieren. Die uns vorliegende Frage war, soviel ich mich erinnere, ob du dich schon vor der Operation mit mir verheiraten solltest oder ob wir warten sollten, bis die Operation vollzogen und du vollständig geheilt wärest. Wofür entschied sich Madame Pratolungo bei dieser Gelegenheit? Sie entschied sich gegen mein Interesse. Sie redete dir zu, unsere Heirat aufzuschieben. Ich verharrte dabei, sie zu verteidigen. »Das tat sie aus Sympathie für mich«, sagte ich. Zu meiner Überraschung ließ er auch diese meine Auffassung gelten, ohne auch nur den Versuch zu machen, sie zu bestreiten. »Gut«, fuhr er fort, »nehmen wir an, sie habe es aus Sympathie für dich getan. Was aber auch ihre Motive gewesen sein mögen, das Resultat war dasselbe. Unsere Heirat wurde auf unbestimmte Zeit verschoben und Madame Pratolungo hatte für diesen Aufschub gestimmt.« »Und dein Bruder«, fügte ich hinzu, »war anderer Ansicht und versuchte, mich zu überreden, dich vor der Operation zu heiraten. Wie kannst du das mit dem, was du mir gesagt hast, in Einklang bringen?« Er unterbrach mich, bevor ich fortfahren konnte. »Lass meinen Bruder aus dem Spiel«, sagte er. »Mein Bruder konnte um jene Zeit noch wie ein Ehrenmann handeln und seine Wünsche seiner Pflicht gegen mich zum Opfer bringen. Lass uns für jetzt wenigstens uns strenger auf das beschränken, was Madame Pratolungo gesagt und getan hat. Und lass uns zu einem wenige Minuten späteren Zeitpunkt vorgehen, wo unsere kleine häusliche Debatte zu Ende war.« Mein Bruder ging zuerst fort. Dann begabst du dich auf dein Zimmer und ließest Madame Pratolungo und mich allein zurück. Erinnerst du dich dessen? Ganz genau. Du hattest mich bitter enttäuscht, sagte ich. Du hattest keine Sympathie für mein sehnliches Verlangen gezeigt, meine Sehkraft wiederhergestellt zu sehen. Du machtest Einwendungen und erhobst Schwierigkeiten. Ich erinnere mich, mich mit einiger Bitterkeit gegen dich geäußert zu haben. Ich tadelte dich dafür, dass du meinen Glauben an meine Zukunft und meine Hoffnungen nicht teilen wolltest und verließ dich dann und schloss mich in mein Zimmer ein. Durch diese Worte überzeugte ich ihn, dass meine Erinnerung an die Ereignisse jenes Tages so klar sei wie seine eigene. Er hörte mir zu, ohne irgendeine Bemerkung zu machen, und fuhr dann, als ich fertig war, wieder fort. Madame Pratolungo teilte bei jener Gelegenheit ein hartes Urteil über mich und sprach es in unendlich viel stärkeren Ausdrücken aus. Sie verriet sich dir gegenüber im Pfarrhausgarten, gegen mich aber verriet sie sich, nachdem du uns im Wohnzimmer allein gelassen hattest. Daran war ohne Zweifel wieder ihre Heftigkeit schuld, daran bin ich ganz mit dir einverstanden. Was sie in deiner Abwesenheit sagte, möchte sie gewiss nicht gesagt haben, wenn sie ihrer selbst mächtig gewesen wäre. Ich fing an, etwas betroffen zu werden. »Wie kommt es, dass du mir jetzt zum ersten Mal davon erzählst?« sagte ich. »Fürchtetest du, mich zu betrüben?« »Ich fürchtete, dich zu verlieren«, antwortete er. Bis dahin hatte ich meinen Arm in den seinigen gelegt, jetzt zog ich denselben zurück. Seine Worte konnten keinen anderen Sinn haben als den, dass er mich einmal fähig gehalten habe, ihm die Treue zu brechen. Er sah, dass ich verletzt war. »Erinnere dich, dass ich dich an jenem Tage unglücklicherweise beleidigt hatte und dass du noch nicht gehört hast, was Madame Pratolungo mir unter diesen Umständen zu sagen wagte.« »Und was hat sie gesagt?« »Folgendes. Lucilla würde einer glücklicheren Zukunft entgegengehen, wenn sie ihren Bruder statt ihrer geheiratet hätte. Das waren tatsächlich ihre Worte.« Ich konnte das so wenig von ihr glauben, wie ich es von mir selbst geglaubt hätte. »Bist du deiner Sache wirklich ganz gewiss?« fragte ich. »Ist es möglich, dass sie eine so grausame Äußerung gegen dich getan hat?« Statt jeder Antwort zog er seine Brieftasche aus der Brusttasche seines Rocks, suchte in derselben nach etwas und zog ein gefaltetes und zerknittertes Stück Papier hervor, öffnete dasselbe und zeigte mir einige darauf geschriebene Zeilen. »Ist das meine Handschrift?« fragte er. »Es war seine Handschrift. Ich hatte, seit ich wieder sehen konnte, Briefe genug von ihm in Händen gehabt, um dessen gewiss zu sein.« »Lies es«, sagte er, »und urteile selbst.« Anmerkung: Der Leser hat diesen Brief schon in dem 13. Kapitel des 2. Bandes kennengelernt. Ich hatte, wie man es in meinem dortigen Bericht finden wird, jene törichten Worte in einer begreiflichen Entrüstung, wie sie jede andere Frau mit einem Funken von Geist auch empfunden haben würde, zu Oskar gesagt. Statt auf der Stelle dagegen zu remonstrieren, war Oskar wie gewöhnlich nach Hause gegangen und hatte mir einen Brief voll von Vorwürfen geschrieben. Unmittelbar nach Empfang des Briefes war ich, nachdem ich inzwischen Zeit gehabt hatte, mich abzukühlen, und da ich es absurd fand, dass wir Briefe miteinander wechselten, während wir in einigen Minuten zueinander gelangen konnten, direkt nach Browndown gegangen, hatte aber zuvor den Brief zerknittert und, wie ich meinte, ins Feuer geworfen. Nachdem ich mich mit Oskar ausgesprochen hatte, war ich ins Pfarrhaus zurückgekehrt und hatte hier erfahren, dass Nugent in meiner Abwesenheit gekommen sei, mich zu besuchen, dass er im Wohnzimmer ein wenig auf mich gewartet habe und dann wieder fortgegangen sei. Wenn ich sage, dass der Brief, den Nugent jetzt Lucilla zeigte, derselbe Brief Oskars war, den ich vernichtet zu haben glaubte, so wird man begreifen, dass ich den Brief anstatt ins Feuer in den Fender geworfen hatte und dass ich ihn bei meiner Rückkehr nicht mehr im Fender fand, einfach weil Nugent ihn früher als ich gefunden und zu sich genommen hatte. Diese Einzelheiten sind ausführlicher in dem erwähnten Kapitel erzählt und der Brief selbst ist dort wörtlich mitgeteilt. Ich will aber dem Leser die Mühe des Nachschlagens ersparen und wörtlich abschreiben, was im Tagebuch steht. Der Brief selbst ist in das Tagebuch eingeklebt. Ich will ihn zum zweiten Mal mitteilen. P. Punkt. Ende von Abschnitt 4. Gelesen von Jos van Aken. Braunschweig, 4. Januar 2024.